Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag heute, an dem wir ein ganz besonderes Thema haben. Normalerweise haben wir ja am Morgen und am Nachmittag zwei ganz unterschiedliche Themen, aber heute haben wir den ganzen Tag das Thema Musik. Am Morgen Musik in der Bibel und am Nachmittag 2000 Jahre Musik im christlichen Abendland. Musik in der Bibel. Wir beschäftigen uns zunächst einmal mit dem Ursprung der Musik. Was sagt die Bibel dazu? Der Prophet Hesekiel zurück in die Vergangenheit, zurück in die Zeit vor Erschaffung des Weltalls, in die Zeit, als Gott die Engel erschaffen hatte. Die Engel sind ja älter als das Universum, denn sie haben gejubelt, als Gott die Erde erschuf, in 1. Mose 1, Vers 1. So steht das nämlich in Hiob 38, Vers 7. Und Hesekiel sieht also die Zeit, als die Engelwelt bereits existierte, aber die Welt noch nicht. Das Universum noch nicht, die Erde noch nicht. Und er schreibt auch über den Fall des Luzifer, dieses führenden Engels, der zum Satan geworden ist. Wir lesen aus Hesekiel 28, Vers 12. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sprich zu ihm. Es geht hier um den König von Tyrus, aber beim Lesen merkt man, dass der Prophet dann weitergeht über den König von Tyrus hinaus und er beschreibt den bösen Geist, der diesen König beseelte. Der König von Tyrus war besessen von Satan und darum wird er hier identifiziert. So lese ich weiter. So spricht der Herr, der Ewige, der du das Bild der Vollendung warst, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Das ist das himmlische Eden. Allerlei Edelgestein war deine Decke, Sardis, Topas und Diamant, Chrysolit, Onyx und Jaspis, Saphir, Karfunkel und Smaragd und Gold. Das Kunstwerk deiner Tamburine, hebräisch Tof, und deiner Pfeifen oder Flöten, hebräisch Nekef, war bei dir. An dem Tage, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berge. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen. Von dem Tage an, da du geschaffen wurden, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Wir sehen hier diesen Engel, diesen Cherub. Das sind übrigens Engel, die ganz besonders Gottes Thron und Gottes Gerechtigkeit bewachen. Wir sehen hier diesen Cherub im Himmel, auf dem himmlischen Tempelberg. Es gibt ja nach Offenbarung 11, Vers 19 einen Tempel Gottes im Himmel. Und der steht auf dem himmlischen Berg Zion, von dem auch in Hebräer 12 die Rede ist. Nun, bevor dieser Engel zum Satan wurde, war er eingesetzt als Musikerengel im himmlischen Heiligtum. Und zwar ausersehen mit Schlaginstrumenten, Rhythmusinstrumenten, deine Tamburine, und mit Blasinstrumenten, Melodieinstrumenten, Pfeifen oder man kann übersetzen Flöten. Jetzt gibt es hier ein Problem. Manche moderne Übersetzungen, die übersetzen hier überhaupt nichts von Musikinstrumenten, sondern von Ohrringen und solchem Zeugs. Also Ohrringe, alles an seinem Platz, aber hier eben nicht. Das Wort Nekef hier ist allerdings ein schwieriges Wort im Hebräischen, weil es zu den ganz seltenen Wörtern der Bibel gehört. Aber das Wort Tof ist ein ganz einfaches Wort und das bedeutet immer in der Bibel Tamburine. Tamburin Plural Tambourine. Also kann man nicht plötzlich hier die Bedeutung dieses Wortes ändern, wie viele Übersetzer gemacht haben. Es geht hier um Tambourine. Und dann muss man sich überlegen, was bedeutet das Wort Nekef? Das kommt von der Wurzel Nakaf, durchbohren. Und bezeichnet darum eben ein Instrument, das bei der Herstellung durchbohrt werden muss, wie Flöten und Pfeifen. Das gebräuchlichere Wort im Alten Testament für Flöten ist Chalil, aber auch das kommt von der Wurzel Chalal, durchbohren. Eben als Beschreibung des Herstellungsvorganges. Es geht hier also ganz eindeutig um Musikinstrumente. Und darum ist diese Stelle so interessant, denn sie zeigt, dass es Musik gab, bevor die Sünde überhaupt in die Existenz kam. Der Fall des Satans fand ja statt am Anfang des Schöpfungsberichtes, der ja beginnt mit "Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde". Da haben die Engel, die Söhne Gottes, gejubelt, nach Hiob 38, Vers 7. Und dann hat Satan sein wollen wie Gott, wollte diese Ehre des Schöpfergottes sich anmaßen. Und deshalb heißt es in 1. Johannes 3, der Teufel sündigt von Anfang an. Ja, die Bibel beginnt mit "Im Anfang schuf Gott" und 1. Johannes 3, der Teufel sündigt von Anfang an. Aber wir sehen nun aus Hesekiel 28, die Musik ist eine Erfindung Gottes. Auch die Musikinstrumente, denn Gott hat sie erschaffen zu der Zeit, als er diesen Engel erschaffen hatte. An dem Tage, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Und darum können wir sagen, Musik ist etwas, das von Gott herkommt, grundsätzlich. Und es ist sogar etwas, das uns von der Schönheit und der Vollkommenheit der Zeit spricht, als es noch gar keine Sünde gab, wo das Böse gar noch nicht existiert hatte. Das können wir mal aus dieser Stelle ableiten. Und Musik kommt also aus dem himmlischen Heiligtum. Ihre Grundbestimmung war von Anfang an die Ehre Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Aber wir haben hier bereits die Andeutung, dass dieser Engel schließlich gefallen ist. Und was ist mit der Musik passiert? Nun, die Musik hat dieser gefallene Engel auch in die Sünde hineingezogen. Und das führt uns nun zu Punkt 2. Nachdem wir den Ursprung der Musik gesehen haben, zweitens Musik unter dem Einfluss des Bösen. Die erste Stelle der Bibel, in der über Musik gesprochen wird, die finden wir in 1. Mose 4, Vers 21. Es geht um die Zeit nach dem Sündenfall. Und in diesem Abschnitt geht es um Kain, der ganz bewusst sich von Gott abgewendet hatte, wegging vom Angesicht des Herrn. Er wurde ein Städtebauer und seine Nachkommenschaft baute eine gewaltige, vorsintflutliche Zivilisation auf. Und wir sehen hier viele Dinge, die da erfunden wurden und praktiziert wurden, um die Leere ohne Gott auszufüllen. 1. Mose 4, Vers 19. Und Lamech, das ist der siebte in der Abstammungslinie von Kain, nahm sich zwei Frauen. Hier haben wir die erste Stelle über Polygamie, über Vielweiberei. Gott hat in der Schöpfung einen Mann und eine Frau erschaffen, denn sein Plan war die Ein-Ehe. Und hier finden wir zum ersten Mal in der abgefallenen Nachkommenschaft von Kain jemand, der diese Schöpfungsordnung durchbricht. Und Lamech nahm sich zwei Frauen. Der Name der einen war Ada und der Name der anderen Zilla. Und Ada gebar Jabal. Dieser war der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer. Und der Name seines Bruders war Jubal. Dieser war der Vater aller derer, welche mit der Laute, hebräisch Kinnor, und der Rohrblattflöte, Ugav, umgehen. Und Zilla, auch sie gebar Tubal-Kain, einen Hämmerer von allerlei Schneidewerkzeug aus Erz und Eisen. Und die Schwester Tubal-Kains war Naama. Hier finden wir viele Dinge, die in sich nicht böse sind. Aber wenn man sie benutzt, um die Leere ohne Gott auszufüllen, dann werden sie durch ihren Missbrauch böse Dinge. Also die Polygamie, die ist in sich böse. Also diesem Mann gefiel das Leben mit einer Frau nicht, das war für ihn zu wenig, darum nahm er zwei. Aber Vers 20, dieser Jabal, der Vater der Herdenbesitzer wird, also der Vater der Leute, die in großem Stil Wirtschaft betreiben, das ist an sich nicht etwas Böses, aber wenn das darum geht, man hat viel Besitz und viel Reichtum, um so eben die Leere ohne Gott zu füllen, dann ist es böse. Und dann haben wir weiter in Vers 22 Tubal-Kain, einen Hämmerer von allerlei Schneidewerkzeug aus Erz, gemeint ist Kupfer, Erz und Eisen. Hier haben wir die Entwicklung der vorsintflutlichen Technologie, aber auch wieder mit der Absicht, um das Leben ohne Gott angenehmer zu gestalten. Übrigens, Tubal-Kain hat nicht gewartet, bis die Bronzezeit kam, nach der Sintflut, und schon gar nicht, bis die Eisenzeit kam. Ja? Das so als Nebenbemerkung. Nun, zwischendrin haben wir in Vers 21 eben Jubal, der Vater aller der, welche mit der Laute und der Flöte umgehen. Musik, um einen Ersatz zu schaffen für das Leben ohne Gott, um sich Freude zu schaffen, auch ohne die Beziehung zu Gott. Wenn wir Hesekiel 28 nicht hätten, so könnte man auf die Idee kommen, Musik ist etwas Schlechtes, denn die erste Stelle der Bibel spricht negativ über Musik. Aber eben, es ist in der Reihenfolge der Bibelbücher ist es die erste Stelle, aber zeitlich nicht. Hesekiel 28 zeigt, die Musik kommt von Gott vor dem Sündenfall des Satans und des Menschen. Weiter, die Musik hier wurde missbraucht nach dem Sündenfall. Warum kann Musik so ideal wirken als Ersatz für die Fülle, die Gott ins Herz gibt? Der Mensch besteht aus einer Einheit von Geist, Seele und Leib. 1. Thessalonicher 5, 23 spricht davon: Ihr selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig, und euer ganzer Geist und Seele und Leib werdet tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Geist, Seele, Leib. Nun, die Musik hat eine Wirkung auf die totale Dreieinheit des Menschen. Die Form und der Text, wenn es einen hat, der Musik, spricht ganz besonders den Geist an. Also die ganze Struktur der Musik, ihr Aufbau, ihre Konzeption spricht den Geist an. Die Melodie und die Harmonik, das Zusammenklingen der Töne, spricht besonders die Seele an und die Empfindungen des Menschen. Der Rhythmus, der ein unzertrennlicher Teil der Musik ist, spricht ganz besonders den Körper an, den er sogar in Bewegung bringen kann. Es gibt wenig Dinge im Leben, die so den Menschen in seiner Totalität ansprechen. Man kann sich mal überlegen, was gibt es sonst noch, das so wirklich Geist, Seele und Leib gleichzeitig anspricht? Mathematik zum Beispiel, das spricht den Geist an und bei gewissen Menschen sogar die Seele. Aber ganz sicher nicht den Körper. Und so könnte man weitergehen in andere Bereiche. Nirgends findet man etwas oder sehr einfach etwas, das so wie die Musik den Menschen total in Beschlag nehmen kann. Übrigens, der Geist ist in der Bibel der Aspekt des Menschen, der denken und erforschen kann. So sehen wir das in Psalm 77, Vers 6 zum Beispiel. Und die Seele ist eben der Bereich der Empfindungen, zum Beispiel 2. Könige 4, Vers 27. Wir gehen weiter in der biblischen Geschichte und sehen Musik unter dem Einfluss des Bösen, ganz besonders im zweiten Buch Mose. Und zwar haben wir dort die Zeit von Israel in Ägypten. Durch die 10 Plagen konnte Israel aus der Sklaverei in die Freiheit gehen. Sie sehen hier auf der Karte, aus dem Nildelta zogen sie aus, durchs Rote Meer, gingen zum Horeb in der Sinai-Wüste. Dort bekamen sie das Gesetz. Aber noch bevor Mose das Gesetz schriftlich, die 10 Gebote auf 2 Tafeln brachte, hat das ganze Volk die Gebote schon im Grundsatz gebrochen. Nämlich die ersten 3 Gebote. Keine anderen Götter, kein Bild anbeten und den Namen Gottes nicht entweihen. Alles haben sie gemacht. Sie haben ein goldenes Kalb gemacht und haben eine richtige Fete aufgezogen, eine richtige Party, und haben das aber mit dem Glauben an den wahren Gott verbunden. Denn sie sagten, das sei ein Fest für den Herrn, für Jahwe. Aber sie haben das verbunden mit dem Apis-Stierkult, den sie aus Ägypten kannten. Und ich lese jetzt aus 2. Mose 32, 5 und 6. Und als Aaron es sah, baute er einen Altar vor ihm. Und Aaron rief aus und sprach, ein Fest dem Herrn ist morgen. Und sie standen des folgenden Tages früh auf und opferten Brandopfer und brachten Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um sich in Ausgelassenheit gehen zu lassen. Das hebräische Wort letzachek bedeutet ausgelassen spielen. Also es geht hier um ein Fest, an dem Musik gemacht wurde. Und zwar Musik im Dienst des Götzendienstes und der leidenschaftlichen Belustigung. In 2. Mose 32, 17 lesen wir nämlich von Josua und Mose, die oben auf dem Berg waren. Und Josua hörte die Stimme des Volkes, als es jauchzte. Und er sprach zu Mose, Kriegsgeschrei ist im Lager. Und er sprach, es ist nicht der Schall von Siegesgeschrei und nicht der Schall von Geschrei der Niederlage. Den Schall von Wechselgesang höre ich. Für Josua war diese Musik Kriegsmusik. Was ist das Typische an Kriegsmusik? Sie hat einen motorischen Rhythmus. Das heißt, jeder Grundschlag ist exakt gleich wie der andere. Das bringt den Menschen in Ekstase. Und in einer ausgeglichenen Musik muss der Schlag ständig ändern, je nachdem, wie die Phrase der Melodie verläuft. Das ist ein ständiger Rhythmus, der entspricht dem Atemrhythmus, auch dem Herzrhythmus und übrigens auch dem Rhythmus der Gehirnströme. Aber hier hörte Josua also dieses dumpfe Kriegsstampfen des Rhythmus. Und Mose realisiert, nein, das ist keine Kriegsmusik. Aber es wurde deutlich hier, die Musik hat sich geändert in Israel. Direkt nach dem Auszug aus Ägypten hat nämlich das Volk schon einmal gesungen. Nach dem Durchzug durchs Rote Meer, was man hier auf der Karte sieht. Da haben sie 2. Mose 15 das Lied der Erlösung gesungen. Das war ganz anders, das war kein Kriegsgeschrei. Der Rhythmus war atemrhythmisch, nicht motorisch. Aber hier hat sich mit dem Wechsel der Religion oder mit dem Wechsel in der Religion hat sich auch die Musik geändert. Das ist ein wichtiges Merkmal. Musik ändert sich da, wo Grundsätzliches im Glaubensleben und in der Glaubensauffassung ändert. Das ist miteinander gekoppelt. Wir gehen weiter mit Beispielen in der Bibel über Musik unter dem Einfluss des Bösen und dem Titel Musik als Unterhaltungslärm. Da lesen wir Amos 6, 1, 4 bis 6. Wehe den Sorglosen in Zion und den Sicheren auf dem Berge von Samaria. die auf Polstern von Elfenbein liegen und auf ihren Ruhebetten sich strecken und Fettschafe von der Herde essen und Kälber aus dem Maststall, die da faseln zum Klang der Harfe, die Wein aus Schalen trinken und mit den besten Ölen sich salben und sich nicht grämen über die Wunde Josefs. Es geht hier um die Israeliten aus den 10 Stämmen im Norden, die von Samaria, und um die Israeliten im Südreich mit der Hauptstadt Zion, Jerusalem. Es wird hier der Vorwurf gemacht von den Propheten: Wehe, ihr seid sorglos, ihr mästet euch, lebt also richtig, schwelgt im Luxus, und dazu gehört das Faseln zum Klang der Harfe. Das bestimmt eben nicht zur Ehre Gottes war. Übrigens, hier sieht man eine Rekonstruktion einer alttestamentlichen Harfe, die hebräisch Nevel heißt. In Psalm 33, 2 und 144, 9 wird ausdrücklich über den Nevel von 10 Saiten gesprochen. Darum habe ich hier in der Rekonstruktion auch 10 Saiten angefügt. Die Harfe sieht ganz ähnlich aus wie die Kinnor, oder wie der Kinnor, wie ich gleich zeigen werde. Oft übersetzt mit Laute. Aber der wesentliche Unterschied ist der Nevel hat 2 Resonanzkörper. Sieht man hier den ersten aus Holz und darauf einen zweiten Resonanzkörper, an dem dann die Saiten befestigt sind. Dieser Nevel wurde rekonstruiert aufgrund einer Bar Kochba-Münze aus Israel aus der Zeit um 132 nach Christus. Und so können wir aufgrund dieser antiken Abbildungen uns auch klare Vorstellungen machen über Instrumente, die aus Holz waren und darum nicht erhalten geblieben sind. Wir ziehen die Linie des Missbrauchs der Musik durch bis zum Schluss der Bibel. Ganz am Schluss finden wir die falsche Kirche, Babylon, in Offenbarung 18. Und da wird das Gericht über diese abgefallene Kirche beschrieben, ab Vers 21, Offenbarung 18, 21. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, wie einen großen Mühlstein, und warf ihn ins Meer und sprach: Also wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr gefunden werden. Und die Stimme der Harfensänger und Musiker und Flötenspieler und Trompeter wird nie mehr in dir gehört werden. Und nie mehr wird ein Künstler irgendwelcher Kunst in dir gefunden werden. Und das Geräusch des Mühlsteins wird nie mehr in dir gehört werden. Vers 23 am Schluss: Denn durch deine Zauberei sind alle Nationen verführt worden. Zauberei, griechisch Pharmakeia, bedeutet Okkultismus, Esoterik und Drogenmissbrauch. Also hier finden wir das Gericht über Musik einer abgefallenen Kirche, wo die Musik nur noch scheinbar zur Ehre Gottes war, aber in Wirklichkeit eben sich selbst diente oder dunklen Mächten. Wir kommen nun zu drittens: Musik als Allgemeingut. Wir sehen aus verschiedenen Stellen im Alten und auch im Neuen Testament, dass Musik nicht nur irgendwie das Privileg war einer gebildeten oder speziell ausgebildeten Schicht, sondern Musik war etwas, das allgemein zum Alltagsleben gehörte und gepflegt wurde. Übrigens, hier haben wir die Darstellung einer Kinnor. Dieses Instrument wird in der alten Elbefelder jeweils mit Laute übersetzt, im Gegensatz zum Nevel Harfe. Aber je nach Übersetzung kann das ein bisschen variieren. Das ist nicht so schlimm, man muss nur wissen, welches Instrument gemeint ist. Ja? Kinnor, der Name kommt übrigens von der Wortwurzel Kanar. Knar, knar, knar, knar, knar. Das imitiert lautmalerisch das Knarren beim Zupfen der Saiten. Übrigens, der Name See Genezareth, hebräisch Yam Kinneret, heißt Kinnorsee. Und zwar, weil er die Form hat einer alttestamentlichen Laute, der Kinnor. Nun, Musik als Allgemeingut. Wir denken an die Geschichte von Jakob, der bei seinem Onkel Laban jahrelang gearbeitet hatte und dann plötzlich fluchtartig davongegangen ist, Hals über Kopf, aber Laban ging ihm nach, erwischte ihn auf der Flucht und hat sich bei ihm beklagt, warum er heimlich gegangen sei und warum er nicht zuerst ein Abschiedsfest noch gefeiert hat. 1. Mose 31, 27. Warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen und hast es mir nicht kundgetan? Ich hätte dich ja begleitet mit Freude und mit Gesängen, mit Tamburin und mit Laute. Also, das wäre ganz normal gewesen. Laban macht ein Abschiedsfest und dabei wird Musik gemacht. Mit Gesang, mit Schlaginstrument, Tamburin und mit Saiteninstrument Laute. Das ist die Kinnor. Das ist der Kinnor. Ja, und das Ganze wäre Ausdruck der Freude gewesen. Also man war damals fähig, schnell solche Musik auf die Beine zu stellen. In 1. Samuel 18 geht es um die Zeit von David. David besiegte Goliath. Das war eine gewaltige Wende in Israel nach diesem ständigen Druck durch die feindlichen Philister. Wie sieht da die Reaktion des Volkes aus? 1. Samuel 18, Vers 6. Und es geschah, als sie einzogen, als David vom Erschlagen des Philisters zurückkehrte, da zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen. Mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen, die da spielten, sangen und sprachen, Saul hat seine Tausende erschlagen. Und David seine Zehntausende. Ganz spontan kommen die Frauen aus allen Städten und sie sind fähig, spontan Musik zu machen. Gesang, Reigen, mit Tamburin und Triangel. Hier haben wir eine Nachzeichnung eines Reliefs aus dem Assyrerpalast von Assurbanipal, 7. Jahrhundert vor Christus. Gefunden in Ninive. Da sieht man also aus alttestamentlicher Zeit assyrische Musiker. Da spielt einer Kinnor und wir sehen da auch Tamburin. Genauso in dieser Art. Tamburin hier und die Doppelzimbel hier. Von der werden wir später auch noch sprechen. Also dieses Bild aus einem nahe von Israel gelegenen Land, heutiger Nordirak, zeigt uns, wie das eben so ganz normal auch war in Israel, dass man mit solchen Instrumenten ganz spontan umgehen konnte. Als David die Bundeslade nach Jerusalem bringen wollte, gab es auch ganz spontan, das war gar nicht geplant, ganz spontan gab es freudige Musik auf dem Weg. 1. Chroniker 13, 7. Und sie fuhren die Lade Gottes auf einem neuen Wagen aus dem Hause Abinadabs weg. Und Ussa und Achjo führten den Wagen. Und David und ganz Israel spielten vor Gott mit aller Kraft, mit Gesängen und mit Lauten, Kinnor, und mit Harfen, Nevel, und mit Tamburinen, Tof, und mit Zimbeln, und mit Trompeten. Ganz Israel ist fähig, mit solchen Instrumenten und auch mit Gesang hier dabei zu sein und Gott auf diesem Weg, auf diesem außergewöhnlichen Weg nach Jerusalem, so Musik zu machen. Hier sieht man eine Rekonstruktion der Bundeslade. Das war also, könnte man sagen, wirklich ein absoluter Höhepunkt im Leben von David. Ja, es ist vielleicht auch noch wichtig zu denken, diese Freude war spontan so groß. Die war nicht geplant, jedes Wochenende. Die war nicht gemacht. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Spontane Freude und gemachte, organisierte Freude. Grundsätzlich verschiedene Dinge. Nun gehen wir ins Neue Testament. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn lesen wir von dem Fest, den der Vater dem zurückgekehrten Sohn bereitet. Lukas 15, 23. Und bringet das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Es war aber sein älterer Sohn auf dem Felde, und als er kam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Reigen. Ganz selbstverständlich bei diesem Freudenfest über die Umkehr dieses verlorenen Sohnes wird Musik gemacht und werden Reigen aufgeführt. Nun, haben wir also gesehen, Musik war im Alten und im Neuen Testament ein Allgemeingut, das in den Familien offensichtlich gepflegt wurde. Jetzt kommen wir zu Punkt 4, Musik in der Periode der Stiftshütte. Das ist also die Zeit 1606, Auszug aus Ägypten, bis 973, Bau des ersten Tempels aus Stein, Salomo-Tempels in Jerusalem, 973 vor Christus. Nun, in dieser Zeit finden wir Musik als Gotteslob, und zwar die erste Erwähnung überhaupt in der Bibel von Musik als Gotteslob, 2. Mose 15. Israel erlöst aus der Knechtschaft Ägyptens, singt das Lied der Erlösung. 2. Mose 15, 1. Damals sangen Mose und die Kinder Israel dieses Lied dem Herrn und sprachen also: Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, das Ross und seinen Reiter hat er ins Meer gestürzt. Meine Stärke und mein Gesang ist Jah, denn er ist mir zur Rettung geworden. Dieser ist mein Gott und ich will ihn verherrlichen, meines Vaters Gott, und ich will ihn erheben. Fast das ganze Kapitel macht dieses Lied aus, von dem wir jetzt zwei Verse gelesen haben. Also, wir haben im zweiten Buch Mose das Thema der Erlösung vor uns. Nachdem das erste Buch Mose eigentlich zeigt, wie der Mensch gefallen, in die Sünde gefallen ist und sich verderbt hat. Nun zeigt also das zweite Buch Mose so exemplarisch, was Erlösung ist. Die Befreiung durch das Passalam, durch das Blut des Passalammes in Ägypten, 2. Mose 12. Und daraus folgt wahre Musik zur Ehre Gottes. Musik als Ausdruck der Erlösung. Nun haben wir gelesen als weitere Stelle, dass es in 4. Mose 10 die Erwähnung gibt der silbernen Posaunen. Mose bekommt von Gott den Auftrag, diese Signalhörner herzustellen, aus getriebener Arbeit aus Silber. Nun sieht man hier die Rekonstruktion einer solchen Chatzotzera, wie diese Posaune auf Hebräisch heißt. Wir konnten die rekonstruieren aufgrund der Abbildung von Tempelgeräten am Titusbogen in Rom. Nicht wahr? Die Römer haben ja im Jahr 70 den Tempel in Jerusalem zerstört und haben viele Schätze nach Rom abtransportiert. Auf dem Titusbogen zur Ehre des Feldherrn Titus, der Jerusalem zerstört und den Tempel vernichtet hatte, hat man dort auf dem Bogen verschiedene Tempelgeräte und auch Tempelposaunen abgebildet. Und so können wir von den Größenverhältnissen sogar herleiten, dass diese Chatzotzerot, also diese silbernen Posaunen, bis zu 1,80 Meter lang sein konnten. Das entspricht also eher, sagen wir, bei uns einem Alphorn. Die Töne wurden nur erzeugt durch Überblasen, also durch Erzeugung der Obertöne. Ja? Wenn man ganz sachte bläst, kann man den tiefsten Ton erreichen. Wenn man ein bisschen stärker bläst, dann kommt der erste Oberton, noch etwas stärker der zweite Oberton. Und darum möchte ich in diesem Zusammenhang etwas erklären über Obertonreihen. Das wird uns hilfreich sein, auch in dem, was nachher folgt. Wenn ich irgendeinen Ton spiele auf dem Klavier, dann meinen die meisten Leute, das sei jetzt eben ein Ton, in diesem Fall das C. Das stimmt nicht. Jeder Ton ist eine ganze Reihe von Tönen. Also wenn ich dieses C anschlage, dann ist das, was man meint zu hören, das ist der unterste Ton und der klingt auch am lautesten. Aber in diesem Ton enthalten ist dann der nächste Oberton und der ist eine Oktave höher. Genau das Gleiche, was bei der Posaune passiert, wenn man sie überbläst, an der untersten Stelle, da kommt der Grundton, dann kommt eine Oktave höher. Und wenn man nochmals überbläst, kommt die Quint, 5 Töne höher, und dann die Quarte, 4 Töne höher, dann die große Terz, 3 Töne höher, dann die kleine Terz und so weiter. Also genau diese Reihe, die sich ergibt beim Überblasen, die hat man in jedem einzelnen Ton enthalten. Also wenn ich diesen einen Ton spiele, hört man da drin die Oktave, dann die Quint, die Quart, die große Terz, die kleine Terz und so weiter. Ich möchte das versuchen zu beweisen. Ich drücke jetzt diesen Ton, diese Taste runter, ohne dass man etwas hört. Und jetzt schlage ich unten eine Oktave tiefer einen Ton ganz kurz an. Und jetzt sollte man diesen Ton hören. Also ich höre ihn hier, ganz da hinten im Saal kann man das natürlich nicht hören. Ja, ein bisschen hört man das. Das heißt also, der untere Ton hat dadurch, dass bei ihm sowieso eine Oktave höher klingt, hat diese freigelegte Seite hier ins Schwingen gebracht. Und ich könnte natürlich jetzt weiterfahren, all die weiteren Töne auch so stumm niederdrücken. Und wenn ich dann da unten anschlage, dann hört man sogar den Dreiklang. Oder sogar den Vierklang, denn der ist da enthalten. Sieht man hier? C, E, G, B. Das ist der Dominant-Septakkord, der ist enthalten. Hört man etwas? Ja. Also das kann man zu Hause am Klavier ausprobieren. Dann hat man die Demonstration eindeutig. Also, ich fasse zusammen. Jeder Ton all der Melodieinstrumente hat eine solche Obertonreihe. Übrigens auch, wenn man singt. Wenn ich singe, na, dann ist in diesem Ton, diesem einen Ton, ist diese ganze Reihe drin enthalten. Und auch der Dreiklang, der Dur-Dreiklang, ist da drin. Und auch der Dominant-Septakkord ist da drin. Jetzt kann man übrigens auch noch erklären, warum klingt eigentlich der Ton auf einer Oboe anders als auf einer Geige. Der gleiche Ton, die spielen den genau gleichen Ton. Nun, der Grund ist der. Beide haben die gleiche Obertonreihe, beide Instrumente. Aber wie stark die einzelnen Obertöne sind, das ist ganz unterschiedlich. Da kann bei einem Instrument zum Beispiel der dritte und der fünfte Oberton und so weiter besonders hervorkommen und beim anderen Instrument wieder in einer anderen Reihenfolge. Und das gibt also eine ganze Reihe von Sinusschwingungen. Jeder Ton ist eine reine Sinusschwingung in der Natur. Aber bei den lauteren Obertönen ist die Sinuskurve deutlich höher und tiefer, also der Bauch ist viel größer und bei den leiseren viel kleiner. Und nun kann man das mathematisch alle diese Schwingungen zusammenzählen und das gibt am Schluss ein Ergebnis, eine Kurve, die sehr komplex aussieht. aber bei jedem Instrument anders aussieht. Zum Beispiel bei der Geige gibt es ein Bild von Sägezähnen. Ja? Also das heißt nicht, dass man auf der Geige sägt, aber das ist einfach die Charakteristik im Ton. Und deswegen haben wir auch verschiedene Stimmen. Wenn man das Telefon abnimmt und sofort erkennt man, ohne dass der Anrufende seinen Namen nennt, wer da spricht. Ja? An der Stimmcharakteristik. Und die ist also bestimmt durch diese unterschiedlichen Stärken in der Obertonreihe. Und der langen Rede kurzer Sinn. An der Posaune und ihren Obertönen kann man zeigen, dass die ganze Mehrstimmigkeit der Musik mit Akkorden, drei Klängen und vier Klängen, dass das keine menschliche Erfindung ist, sondern dass die bereits in der Natur von Gott, dem Schöpfer, physikalisch angelegt ist. Das musste man nur entdecken und dann konnte man später einmal die ganze vierstimmige Musik entwickeln. Die Anfangstakte aus dem dritten Beethoven-Klavierkonzert. C-Moll. Ja, woher kommt diese ganze Technik, die Töne so zusammenzufügen? Das ist nicht einfach eine rein menschliche Erfindung, sondern die war vorgegeben in der Schöpfung, die musste man nur zuerst mal entdecken. Also, so viel zur Chatzotzerah. Und nun gehen wir zu fünftens, Musik in der Periode des ersten Tempels, 973 bis 586 vor Christus. 586 ist das Jahr der Zerstörung Jerusalems und des Tempels durch die Babylonier, durch Nebukadnezar. Nun, in diesem Zusammenhang muss uns das musikalische Phänomen David ganz speziell beschäftigen. David hat ja Jerusalem erobert, wie man das auf dem Bild hier sieht, Jerusalem zur Zeit Davids, am Südabhang des Tempelberges, des Berges Zion. Und Salomo, sein Sohn, hat dann die Stadt nach Norden ausgebaut und auf die Bergspitze den ersten Tempel, den Salomonischen Tempel, errichtet, in dem die Musik zu einer ganz besonderen Entfaltung kommen sollte. Aber alles dank David. Wir lesen über die Jugendzeit Davids in 1. Samuel 16, Vers 17. Und Saul sprach zu seinen Knechten: Ersehet mir doch einen Mann, der gut spielen kann, und bringet ihn zu mir. Und einer von den Dienern antwortete und sprach: Siehe, ich habe einen Sohn Isais des Bethlehemiters gesehen, der des Spielens kundig ist. Und er ist ein tapferer Held und ein Kriegsmann, und der Rede verständig und ein schöner Mann, und der Ewige ist mit ihm. 23. Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Laute, hebräisch Kinnor, und spielte mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung, und es wurde ihm wohl, und der böse Geist wich von ihm. David war also ein außergewöhnlicher Musiker und das fiel bereits in seiner Jugendzeit auf. Darum wurde er als Hofmusiker bei König Saul eingesetzt, als er in tiefste Depressionen verfiel. Allerdings nicht medizinisch erklärbare Depressionen in diesem Fall, sondern es heißt hier, dass Gott einen bösen Geist über Saul kommen ließ, wegen seiner Treulosigkeit Gott gegenüber. Und immer wenn dieser Geist so besonders in die Depression hineinführte, musste David Kinnor spielen. Und das führte zur Erleichterung für Saul. Ja, man kann sich da einige Fragen stellen. Können Kinderseiten Dämonen vertreiben. Das wäre schon abergläubisches Denken, ja? Aber wir sehen ja zum Beispiel hier diese Rekonstruktion einer Kinnor mit drei Seiten. Ich habe gezeigt, eine Nebelkonstruktion, Rekonstruktion mit 10 Seiten. Also in diesem Bereich hatten diese Instrumenten Seiten von 3 bis 10. Da wird deutlich, dass das nicht Instrumente waren, um rein instrumentale Musik zu machen, sondern das waren Begleitinstrumente für den Gesang. Also David hat Psalmen gesungen und die mit der Kinnor begleitet. Und da bewahrheitet sich eben dieser Spruch: Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Und es ist tatsächlich so, dass die Welt der Dämonen echtes, glaubenserfülltes Danken und Loben nicht erträgt. Das hat diese Erleichterung bei Saul bewirkt. Aber nicht irgendwie eine abergläubische Vorstellung, was Töne an sich bewirken könnten. In den vergangenen Jahren hat man die alttestamentliche Musik rekonstruieren können. Ich werde später noch mehr darüber sagen. Aber das möchte ich hier an dieser Stelle zur Hilfe nehmen, um ein bisschen zu zeigen, wie etwa das geklungen hat, als David mit der Kinnor gespielt hat. Übrigens, Kinnor heißt im modernen Hebräischen Violine. Ja, man musste ja ein neues Wort haben, da hat man oft alte Wörter mit einer neuen Bedeutung benutzt. Aber es ist natürlich auch so, dass die Violine in der Instrumentengeschichte letztlich auf Kinnor und Nebel zurückgeht. Also, ich versuche mal mit Seitenspiel Psalm 133 vorzutragen. Shir Hamalot le David. Also das ist das Stufenlied, eines dieser 15 Stufenlieder, die man sang, wenn man zum Tempel hinaufging. Und der Titel wird also auch mitgesungen, ein Lied der Hinaufzüge, ein Stufenlied von David. Und dann kommt der Text: Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, wie das Öl, das gute Öl, das auf den Kopf herniederfließt, auf den Bart Aarons und bis auf den Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabsteigt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen befohlen, ewiges Leben. Shir Hamalot le David, Hine matof umanaim shevedachim gam yachat. Kashemen atof al arosh yored al hazaken zakan aharon sheyored al pi midodav ketal hermon sheyored al harezion. Ki sham tziva Adonai et habracha chayim ad haolam. Ja, so etwa hat das geklungen. Ganz eindrücklich diese Expressivität, die zum Teil erreicht wird durch ganz besondere Tonleitern. Und diese Stellen kommen genau da vor, wo der Text selber so dramatisch wird. Also es ist ganz eindrücklich, wie diese rekonstruierte Musik genau dem Text entspricht und auch die Worte durch die jeweiligen Tonsprünge eben unterstreicht und so lautmalerisch und musikmalerisch zum Ausdruck bringt. Ja, das ist natürlich orientalische Musik und darum singt man das auch ein bisschen anders als europäische Musik. Hier der Text von Psalm 133, so wie er in der hebräischen Bibel steht. Es sind ja alles Konsonanten. Der Text besteht nur aus Konsonanten im Hebräischen. Im Mittelalter haben die Rabbiner, die Masoreten, durch Punkte und Striche noch die Vokale hinzugefügt. Aber nicht nur das. Sie haben auch Kantilationszeichen hinzugefügt. Das sind Zeichen, die eigentlich zurückgehen auf Handzeichen, die man im Tempel gemacht hat für die Musiker, damit sie wussten, welche Töne sie spielen oder singen mussten. Und hier zum Beispiel bei Shir Hamaalot le David, bei Shir, Lied, hat man hier dieses Schrägstrichlein, ja? Das ist der zweite Ton in der Tonleiter. Und dann hier Hamaalot, dieser gerade Strich, das ist der erste Ton, ja? Gerader Strich, erster Ton. Schrägstrich nach rechts, das ist der zweite Ton. Und dann hat man unter den Wörtern immer Zeichen, die bedeuten ganz bestimmte Töne in der Tonleiter. Aber es gibt auch zusätzliche Zeichen über den Wörtern und die drücken Verzierungen aus. Also wie man die Töne dann ausziert. Und aufgrund der Entdeckungen von Suzanne Haik Montura, eine französische Komponistin, eine Jüdin, konnte man diese Musik wieder rekonstruieren, wie das einmal geklungen hat im Tempel. Ja, wir sind jetzt am Ende der Zeit für den ersten Teil. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause. Wir fahren weiter, da wo wir stehen geblieben sind. Übrigens zu dem ganzen Thema der Rekonstruktion der alttestamentlichen Musik verweise ich auf die Homepage www.rakkav.com. Dort hat man auch den Hinweis auf die Literatur von Haik Montura und auch anderen. Sehr interessantes Material findet man dort. Nun, es geht uns immer noch um David, das musikalische Phänomen David. 2. Samuel 23, 1, es geht um David ganz am Ende seines Lebens. Und dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais, und es spricht der hochgestellte Mann, der Gesalbte des Gottes Jakobs und der Liebliche in Gesängen Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet, und sein Wort war auf meiner Zunge. Hier finden wir die biblische Bezeichnung von David als der Liebliche in Gesängen Israels. Aus der Bibel selber geht hervor, dass mindestens 75 der 150 Psalmen stammen von David, von König David. Und er hat der Musik in Israel eine ganz neue Dimension vermittelt, wie wir gleich sehen werden. Übrigens so zwischendurch spreche ich immer wieder über die Rekonstruktion von biblischen Instrumenten oder die exakte Deutung der Musikinstrumente, die in der Bibel erwähnt werden. Hier haben wir zwei Shofar-Hörner. Das wird unterschiedlich übersetzt in den deutschen Bibeln, manchmal Posaune oder Horn, was auch immer. Aber wenn im Hebräischen steht Shofar, ist immer gemeint ein Tierhorn. Das konnte sein ein Widderhorn, wie hier, oder ein Steinbockshorn, konnte auch eine Antilope sein. Aber es musste ein reines Tier nach 3. Mose 11 sein, das auf jeden Fall. Auch dieses Instrument ist ein Instrument, das man nur durch Überblasen verwendete, also ohne dass man Zwischentöne herstellen kann, einfach die Naturtöne wie bei der silbernen Posaune, bei der Chatzotzera. David hat die Tempelmusik ganz neu organisiert im Blick auf den künftigen ersten Tempel, den sein Sohn Salomo errichten sollte ab dem Jahr 973 vor Christus. Er legte fest, es sollte 3 Musikdirektoren geben, Asaph, Jedutun und Heman. So lesen wir in 1. Chroniker 25,6. Alle diese waren unter der Leitung ihrer Väter, Asaph und Jedutun und Heman, beim Gesange im Haus des Herrn mit Zimbeln, Harfen und Lauten zum Dienste des Hauses Gottes, nach der Anweisung des Königs. Es gab im Ganzen 4000 Tempelmusiker zur Zeit von David und Salomo. 1. Chroniker 23,5. Also da brachte man schon ein gutes Orchester zusammen, ja? Die spielten natürlich nicht normalerweise alle miteinander, sondern es ging darum, dass man in Abteilungen ständig jeden Tag Musik machen konnte im salomonischen Tempel. Aber merken wir, wie von den bescheidenen Anfängen in der Periode der Stiftshütte die Musik nun ab dem ersten Tempel eine ganz gewaltige Rolle bekommt. Ja, David hat sogar Musikinstrumente erfunden. Denn in Amos 6, Vers 5 heißt es, die sich wie David Musikinstrumente ersinnen. Also David war in dieser Hinsicht auch kreativ, sogar was die Musikinstrumentenentwicklung anbetrifft. Das ist eine sehr wichtige Sache, denn das zeigt, dass es absolut im Willen Gottes steht, dass Musik nicht statisch ist und nicht immer gleich bleibt, auch die Instrumente nicht immer gleich bleiben, sondern dass es eine Entwicklung geben darf, geben soll. Nun ist interessant, Amos 6, Vers 5, das ist diese Stelle, die wir vorhin in ganz negativem Sinn gelesen haben. Also Musik zur reinen Berieselung im Luxus. Und da wird von den Leuten gesagt, die sich wie David Musikinstrumente ersinnen. Also es gibt eine Entwicklung der Musik, sowohl im Bereich, wo Musik nicht zur Ehre Gottes dient, als auch da, wo sie zur Ehre Gottes dient. Hier wieder Beispiele alttestamentlicher Instrumente. Diese 2 Instrumente werden beide mit Zimbeln übersetzt. Aber es sind 2 verschiedene hebräische Wörter. Metzaldayim meint eigentlich eine Doppelzimbel. Kommt zum Beispiel vor in 1. Chroniker 13,8. Das sind also 2 Bleche, die man gegeneinander schlägt. Aber das andere Instrument, Zellazal, bedeutet Rassel oder tönendes Erz. Das ist das Instrument, das erwähnt wird im Psalm 150, Vers 5. Und es ist das Gleiche, was gemeint ist in 1. Korinther 13,1. Wenn ich keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden. Das ist also dieses Instrument, Zellazal, ein Griff, daran ein Metall, ein gebogener Metallreifen, und daran sind frei bewegliche Metallstücke montiert. Und so kann man also durch Schütteln Rhythmus erzeugen. Ja, nachdem wir nun diese gewaltige Errungenschaft der Musik in der Zeit des salomonischen Tempels gesehen haben, kommen wir zu sechstens, Musik in der babylonischen Gefangenschaft. 606 bis 538 vor Christus. Ab 606 begannen die Deportationen der Juden nach Babylon. Aber im Jahr 586 wurde der Tempel zerstört und damit wurde auch die Tempelmusik beerdigt. Und so lesen wir in Psalm 137, der in dieser schlimmen Zeit der babylonischen Gefangenschaft geschrieben wurde, als im Land Israel alles am Boden war, in Staub und Asche, und die Juden zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris sich sehnten nach dem Tempelberg Zion, eines Tages wieder zurückzukehren. Psalm 137,1. An den Flüssen Babels, da saßen wir und weinten, indem wir Zions gedachten. An die Weiden in ihr hängten wir unsere Lauten, Kinnor. Denn die uns gefangen weggeführt hatten, forderten daselbst von uns die Worte eines Liedes. Und die uns wehklagen machten, Freude, singet uns eines von Zions Liedern. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremder Erde? Also wir finden hier die Verweigerung der Juden, Zions Lieder als rein exotisches Entertainment aufzuführen in Babylon, im heutigen Irak. Aber wir haben hier interessante Ausdrücke. Die Babylonier sagen den Juden, singt uns eines von Zions Liedern. Also die jüdische Tempelmusik war etwas ganz Besonderes, für sie etwas Fremdartiges. Das waren die Zionslieder. Und die Juden selber nennen diese Lieder Lieder des Herrn. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremder Erde? Ja, eben die Juden wurden, wie man hier sieht auf der Karte, aus dem Land Israel herausgerissen wegen ihrem Götzendienst. Und darum musste auch die Tempelmusik zugrunde gehen. Denn wenn man nicht dem allein wahren Gott von Herzen dient, dann bringt die Musik angeblich zu seiner Ehre auch nichts. Und so musste sie verstummen, für eine Zeit. Aber in vielen Juden ergab sich in dieser Zeit in Babylon eine innere Umkehr und Reue. Und so kam es zur großen Wende im Jahr 538 vor Christus, als die Perser und Meder Babylon eroberten und den Juden die Erlaubnis gaben, wieder ins Land der Väter zurückzukehren. Das bringt uns zu siebtens, Musik in der Periode des Zweiten Tempels, 538 vor Christus bis 70 nach Christus. Etwa 200.000 Juden, wenn man Frauen und Kinder mitzählt, so nach Esra 2, kehrten aus Babylon zurück ins Land Israel. Das Erste, was sie taten, war in Jerusalem den zweiten Tempel wieder aufrichten. Und damit wurde auch die alte davidische Tempelmusik wieder neu eingerichtet. Ich lese aus Esra 3, Vers 10. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn legten, ließ man die Priester in ihre Kleidung hintreten. Mit Trompeten, Chatzotzera, und die Leviten, die Söhne Asafs, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Anweisung Davids, des Königs von Israel. Und sie hoben einen Wechselgesang an mit Lob und Dank dem Herrn. Wechselgesang bedeutet, zwei Chöre antworten sich gegenseitig. Was wir übrigens schon mal gefunden haben beim Goldenen Kalb. Denn er ist gütig, denn seine Güte währt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk erhob ein großes Jubelgeschrei beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Haus des Herrn gelegt wurde. Auch das war ein absoluter Höhepunkt nach diesen Jahrzehnten, wo der Tempel in Schutt und Asche lag, Deportation in ein fremdes Land, dann Rückkehr und nun entsteht der zweite Tempel. Versteht man da, dass eine solche Freude aufkommt? Ein großes Jubelgeschrei beim Lobe des Herrn. Aber das war auch nicht produziert, sondern das war wirklich ein Moment von heilsgeschichtlicher Bedeutung, der die Menschen bis zutiefst bewegte in dem Augenblick. Hier sieht man den Tempelberg in einem Luftbild. Jerusalem zur Zeit Davids war das Jerusalem hier am Südabhang des Berges. Ja, das hier ist das Kidron-Tal. Und Salomo hatte die Stadt ausgebaut bis nach Norden, bis auf die Bergspitze, da wo heute der Felsendom ist. Und da hat er den Tempel hingesetzt. Und als man aus Babylon zurückkam, hat man auf der Spur, auf den Ruinen des ersten Tempels, den zweiten Tempel aufgebaut und die Musik wieder neu eingerichtet. Nach dem Vorbild von David. Das Alte Testament verlangt von allen Juden, also für die Männer ist es obligatorisch, Für die Frauen ist es freiwillig, wegen der Kinder und so weiter. Dreimal im Jahr muss man nach Jerusalem zum Tempel kommen. So steht das in 2. Mose. Und so hat sich das eingebürgert, dass man bei diesen Reisen nach Jerusalem, für das Passafest im Frühjahr, dann für das Pfingstfest im Juni und für das Laubhüttenfest im Herbst, dass man auf der Reise dahin Lieder sang. Und zwar ganz speziell dafür vorgesehen war biblisch die Psalmen 120 bis 136. Das sind die sogenannten Stufenlieder. Aber das Wort Ma'alot hat einen Doppelsinn. Es bedeutet eine Treppe oder ein Hinaufzug, eine Reise hinauf, eben zum Berg Zion hinauf. Diese Stufenlieder, die hat man gesungen in der Periode des ersten, aber auch dann in der Periode des zweiten Tempels, wenn man zu den großen Festen nach Jerusalem ging. Und zwar immer mit Begleitung von Flöten. Ich habe ja im ersten Teil gezeigt, wie etwa Psalm 133, der auch zu diesen Stufenliedern gehörte, wie der geklungen hat. Was vielleicht auch auffällt an dieser Musik, der Rhythmus ist völlig orientiert am Sprachrhythmus. Also der Sprachrhythmus ergibt den Rhythmus des Liedes. Es ist also nicht so, dass die Worte verdreht werden nach dem Rhythmus, sondern umgekehrt, der Rhythmus dient dem Text. Darauf muss man mal achten bei Liedern, die gerade in unserer Zeit komponiert worden sind, wie oft ist die Betonung falsch. Also da, wo man die Wörter eigentlich in der normalen Sprache, in der normalen Artikulation und in der normalen Prosodie betont, da werden sie nicht richtig betont. Also die betonten Silben, die müssen betont sein, die unbetonten unbetont. Ein Lutherlied, ein feste Burg ist unser Gott. Ja, so ist die richtige Betonung, nicht? Ein feste Burg ist unser Gott, ja? Und oft werden Lieder heute komponiert mit dieser Verschiebung gegenüber der Prosodie des Textes. Und das ist eigentlich völlig falsch, auch widersinnig, denn es widerspricht der Sprachnatur. Aber in der biblischen Musik ist das genau beachtet, dass der Rhythmus eben der richtigen Betonung der Wörter entspricht. Psalm 122, Vers 1, ein Stufenlied von David. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasset uns zum Hause des Herrn gehen. Unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Jerusalem. In Lukas 2 liest man davon, wie der Herr Jesus Christus als Zwölfjähriger mit seinen Eltern, Maria und Josef, nach Jerusalem zum Passafest gegangen war. Ab 13 wurde man im Judentum zur Zeit Jesu als erwachsen gesehen. Das ist die Zeit, wo man auch heute im Judentum Bar Mitzwa feiert. Da wird man erwachsen. Und der Jesus geht also jetzt ab 12 geht er regelmäßig mit den Eltern zu den obligatorischen Festen. Für Kinder war es ja nicht obligatorisch, aber eben für Erwachsene. Und das war ab 13. Aber man hat ein Eingewöhnungsjahr gepflegt im Judentum. Und darum hat man begonnen, die Zwölfjährigen schon auf die Pflichten des Erwachsenen einzugewöhnen. Das ist der Hintergrund, warum wir diese Geschichte von dem zwölfjährigen Jesus in Lukas 2 haben, der zum Tempel geht. Und nun, wir lesen dort auch von der Reisegesellschaft. Die Leute gingen also miteinander, zum Beispiel wie in diesem Fall von Nazareth nach Jerusalem und dann wieder nach Nazareth zurück. Und unterwegs auf dieser langen Reise hat man die Stufenlieder gesungen. Und so kann man sich also ganz konkret vorstellen, wie der Herr Jesus Christus als Kind auch diese Psalmen so gesungen hat, in der Art, wie ich das vorhin etwas präsentiert habe. Das war immer sehr freudig. Und davon spricht Jesaja 30, Vers 29 im Zusammenhang mit dem freudigsten Fest, dem Laubhüttenfest. Gesang werdet ihr haben, wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird. Und Freude des Herzens gleich denen, die unter Flötenspiel hinziehen, um zu kommen auf den Berg des Herrn, zum Felsen Israels. Das Laubhüttenfest war das einzige der sieben Feste des Herrn aus 3. Mose 23, wo auch nachts gefeiert wurde. Und darum ist hier das Laubhüttenfest gemeint. Gesang werdet ihr haben wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird. Da war man freudig, aber auch schon beim Hinaufgehen unter Flötenspiel war man freudig, wenn man diese Stufenlieder sang. Übrigens, das mit den 13 Jahren erwachsen sein und mit 12 wird man eingewöhnt, dadurch gab es kein Teenageralter. Ja, was ist ein Teenager? Das ist kein Kind und ist kein Erwachsener. Darum kann man blöd tun. Ja, man lacht vielleicht, aber das ist erst einige Jahrzehnte her, dass man überhaupt dieses Teenageralter definiert hat in der Psychologie. In früheren Zeiten hat man nicht von Teenies gesprochen, die eben quasi völlig ausbrechen können, weil sie ja keine Kinder mehr sind, aber auch keine, man kann auch nicht erwarten, was man von Erwachsenen erwartet. Aber im Judentum war man mit 13 erwachsen und man erwartete, dass man sich an die Gebote der Tora hielt, aus eigener Überzeugung und innerer Festigkeit. Kann man darüber nachdenken. Hier haben wir einen Blick in den zweiten Vorhof des Tempels zur Zeit Jesu. Dieser große Hof war der sogenannte Frauenvorhof. Da gab es gerade beim Eingang in den innersten Vorhof, hier sieht man den Altar dort, dahinter das Tempelhaus, da bei diesem Eingang, bei diesem prächtigen Nikanor-Tor, gab es 15 halbkreisförmige Stufen, Treppen. Darauf stand der Priesterchor und das levitische Orchester und führte während den großen Festen die Psalmen auf. Die Architekten haben diese Treppen so errichtet, als Anspielung auf die 15 Stufenlieder. Eben da merkt man diese Doppelbedeutung von Ma'alot, Stufe oder Hinaufzug. Und man hat dann eben bei diesen Festen, zu denen man hinaufziehen musste, hat man hier das Orchester und den Chor gehabt. Das war also für alle Juden ein ganz besonderes Erlebnis, ein Höhepunkt, wenn man hier diesen professionellen Chor, dieses professionelle Orchester erlebte, was man zu Hause nicht hatte. Und Plattenspieler und Kassette und CD und so gab es nicht, ja? Darum war auch das Erlebnis viel, viel größer. In der Bibel werden etwa 15 verschiedene Instrumente, Tempelinstrumente erwähnt. Im Talmud findet man im Ganzen die Erwähnung von 36 verschiedenen Instrumenten. Das zeigt also, wie im Judentum das Erfinden neuer Instrumente immer weitergegangen ist. Aber das entspricht also diesem Prinzip, das wir bei David lernen konnten. Hier noch eine Nahaufnahme von dem Orchesterpodium im zweiten Tempel. Eindrücklich ist dieses: Die Ausmessungen auf dem Tempelberg in den vergangenen Jahren haben ganz eindeutig ergeben, dass diese Stelle hier, das ist die Osttreppe auf dem heutigen Tempelplatz, die zur Plattform hinaufführt, worauf der Felsendom steht. Und das ist der kleine Kettendom daneben. Diese Treppe steht exakt an der Stelle, wo die 15 halbkreisförmigen Stufen waren. Exakt da. Passt also ganz genau hinein mit den Eckpunkten. Das heißt, die Muslime, als sie im 7. Jahrhundert nach Christus nach Jerusalem kamen, die haben da auf bestehenden Strukturen diese Treppe aufgebaut. Aber wenn man das weiß, ist das schon eindrücklich. Und wenn man denkt, hier war der exakte Platz für das Orchester und für den Chor im Tempel. Bei dem Laubhüttenfest hat man nachts gefeiert und deshalb wurden dort diese 25 Meter hohen Leuchter entzündet. Jede Lampe hatte mehr als 9 Liter Olivenöl. Als Docht verwendete man abgetragene Priestergewänder. Und so hat dieses, ja, Sie sehen, Recycling ist gar nichts Neues. So hat dieses Licht vom Tempel Jerusalem überstrahlt in den Nächten. Das war also das freudigste Fest. Und da hat auch der Chor und das Orchester nachts Psalmen aufgeführt. In diesem Zusammenhang hat Jesus Christus gesagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Das war eine Anspielung auf diese Leuchter am Laubhüttenfest. Denn Johannes 7, 8 geht es um das Laubhüttenfest. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Nun, das war das Podium an den großen Festen hier im Frauenvorhof. Aber an den normalen Tagen haben die Priester und Leviten Musik aufgeführt im inneren Vorhof hier beim Altar. Sieht man hier den Altar? Da östlich vom Altar war ein spezielles Podium vorgesehen für den Chor. Und hier hat man da übrigens noch das Waschbecken. An dieser Stelle wurden die Opfertiere angebunden. Und das sind die Schlachtbänke. Ja, dass man sich das ein bisschen konkret vorstellen konnte. Nun, im Jahr 70 nach Christus haben die Römer Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und auch den Tempel vollkommen vernichtet und verbrannt. Das war der Untergang der levitischen Musik im Judentum. Also, so wie das geschehen ist am Ende der ersten Tempelperiode, die Juden kamen dann nach Babylon, kamen aber wieder zurück, nach ein paar Jahrzehnten. So geschah das hier. Aber die Juden wurden von da an über alle 5 Kontinente zerstreut. Und nicht nur für ein paar Jahrzehnte, sondern für fast 2000 Jahre. Aber in der heutigen Zeit findet die Rückkehr ins Land wieder statt, wie das die Bibel vorausgesagt hat. Und noch etwas Besonderes. Der Tempelberg war nie mehr in jüdischer Hand ab dem Jahr 70. Es gab eine kleine Episode, ganz, ganz kurz, und das ist dann wieder zusammengebrochen im 4. Jahrhundert. Und sonst war der Tempelberg nie mehr in jüdischer Hand. Aber ab dem Sechstagekrieg 1967 kam eine Wende. Die israelische Armee hat den Tempelberg erobert, weil die islamischen Armeen rund um Israel den Judenstaat zum zweiten Mal vollkommen auslöschen wollten. Und das war die Antwort. Und so haben wir heute eine ganz besondere Zeit. Das hier ist Israel Ariel, einer der Soldaten, die den Tempelberg erobert haben 1967. Er ist Rabbiner. Er hat das Tempelinstitut gegründet in Jerusalem, das Mechon HaMikdash. Und da werden nun Tempelgeräte hergestellt für den künftigen dritten Tempel, der wieder auf der Spur des Alten errichtet werden soll. Hier sehen Sie den ersten goldenen Leuchter Israels seit dem Jahr 70, bereit für den Dienst. Und nun sollte ja auch die Musik wiederhergestellt werden. Aber das Problem ist dieses. Man hat zwar diese Handzeichen aus der Tempelzeit für die Tonhöhen, die hat man offensichtlich in der Zeit nach der Zerstörung des Tempels weitergegeben von Generation zu Generation. Und die Masoreten, also die Rabbiner im Mittelalter, die den Bibeltext ganz genau kopierten, die haben diese Kantillationszeichen in den hebräischen Text eingeführt. Ja, also bei jedem Wort oder bei jeder Wortverbindung gibt es genaue Angaben über den Ton oder die Tonverbindung, die gesungen werden muss. Zum Beispiel das hier ist der dritte Ton in der Tonleiter, ja, bei diesem Wort. Das hier ist die Subdominante, dieses Zeichen, der vierte Ton in der Tonleiter. Ja, und hier, diese gerade Strichlein, kann man auch ausmachen in dieser Handschrift, das ist der Grundton am Schluss des Verses. Ja, bereits im Mittelalter war man sich noch nicht mehr klar, wie man genau diese Zeichen umsetzen muss, wie man das singen muss. Aber die Zeichen wurden trotzdem ganz streng überliefert. Aber die Juden in der Zerstreuung, sagen wir in Jemen, die haben begonnen mit diesen Zeichen so zu singen. Während die persischen Juden mit den gleichen Zeichen wieder etwas anders gesungen haben. Oder je nachdem ganz anders. Und dann die marokkanischen Juden wieder anders. Und die Juden in Polen und in Russland wieder anders. Und so hat sich das eingebürgert, wo man im Judentum lebt, auf der Welt, da singt man in der Synagoge eben nach den lokalen Auffassungen. Aber niemand wusste mehr genau diese Zeichen, bis im 20. Jahrhundert diese bereits erwähnte französisch-jüdische Komponistin Suzanne Haig Ventura sich darüber Gedanken machte, bereits während dem Zweiten Weltkrieg. Und sie hat probiert und probiert und probiert, auch in den weiteren Jahren, bis sie schließlich das ganze System geknackt hatte. So ähnlich wie Champollion, dieser Franzose, die Hieroglyphen entziffern konnte, gelang es ihr, diese Kantillationszeichen im hebräischen Bibeltext zu entziffern. Und daraus sind wunderbare Melodien geworden. Und so kann man jetzt das ganze Alte Testament nach diesen alten Vorgaben durchsingen beim Lesen. Und das ist natürlich auch eine wichtige Voraussetzung im Blick auf den dritten Tempel, der gebaut werden soll, wenn man die levitische Musik wieder authentisch einführen möchte. Aber die Wiederentdeckung der Kantillationszeichen kommt genau im richtigen Moment. Auch im 20. Jahrhundert, nämlich in der Zeit, in der nach der biblischen Prophetie die Juden wieder ins Land der Vorväter zurückkehren müssen. Zum Beispiel Hesekiel 36, Vers 24 und viele andere Stellen. Ja, ich habe vorhin gezeigt, wie man die Psalmen gesungen hat mit Harfenbegleitung, mit Kinderbegleitung und so weiter. Aber wenn man den Bibeltext in der Synagoge vorlas, schon zu Tempelzeiten, hat man das gemacht ohne Instrumente. Aber eben auch nach diesen entsprechend diesen Kantillationszeichen. Das ist der erste Vers der Bibel. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Sieht man hier dieses Zeichen? Dieser Schrägstrich, in unserem Fall würde das jetzt das Gis bedeuten. Dieser Ecken, das ist der fünfte Ton der Tonleiter, das wäre in unserem Fall das H. Und hier wieder der subdominante Ton, der vierte Ton, würde entsprechen, jetzt ein Beispiel, das ich gebe, dem A und so weiter. Also, man beginnt auf dem Grundton. Bereshit bara Elohim. Et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Ja? Das Prinzip geht also so. Ich beginne auf dem Grundton und jede Silbe be, re, bleibt auf dem gleichen Ton. Be, re. Und jetzt kommt dieses Zeichen für das Gis. Be, re, shit. Für diese Silbe. Jetzt bleibe ich da oben, weil kein neues Zeichen kommt. Be, re, shit, ba. Jetzt kommt aber ein neues Zeichen für die zweite Silbe. Bara. Ich bleibe. Elohim. Das ist der zweite Ton. Et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Ich bin wieder auf dem Grundton. Und so liest man die ganze Bibel vor, im normalen Tempo, nicht jetzt so, wie ich das gemacht habe. Bereshit bara Elohim, et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Also, für die es noch nicht gesehen haben, das sind die wichtigen Zeichen. Ja, weil Anfänger können damit gar nichts anfangen, wenn sie Hebräisch lernen. Sie lernen nur diese Vokalzeichen. Zum Beispiel dieser Punkt hier ist ein I. Diese zwei Punkte, das ist ein ganz kurzes E. B. Ein langes E. B, re, schied. Das sind lange A, zwei lange A. Ba, ra und so weiter. Ja? Und dann kommen eben diese Kantillationszeichen dazu. Gesangszeichen. Ja, das führt uns bereits zu Punkt 8. Im Ganzen haben wir 10 Punkte. Wir kommen also durch. Achtens, Musik in der Synagoge. Die Synagogen sind eine Neuerung im Judentum nach der Rückkehr aus Babylon. Und Zwar hat man sich ja im Judentum überlegen müssen, warum ist es zu dieser Katastrophe gekommen, der babylonischen Gefangenschaft und der Zerstörung des ersten Tempels. Und man wurde sich darüber im Klaren, das war wegen unserem Abfall von Gott und von seinem Wort. So etwas darf nie mehr geschehen. Wie können wir das verhindern? Ja, wir können das verhindern, indem wir die Leute regelmäßiger im Wort Gottes unterweisen. Und darum sollte man eben an allen möglichen Orten im Land Israel Orte haben, wo man regelmäßig an jedem Schabbat, nicht nur dreimal im Jahr, wo man nach Jerusalem geht, an jedem Schabbat zusammenkommt, um einen Gottesdienst zu halten, einen schlichten Gottesdienst mit Bibellese, Bibelauslegung und Gebet. Und da soll man natürlich auch singen. Und so entwickelte sich der Synagogen-Gottesdienst in der Zeit, als man zurückkam aus Babylon. Aber es war ganz klar, die Synagogen sind kein Ersatz für den Tempel. Denn die Tora, 5. Mose 12, Vers 13, sagt ganz ausdrücklich, nur an diesem auserwählten Ort darf man Gott Opfer bringen. Das war Jerusalem. Dazu gibt es keine Alternative. Also die Synagogen an allen Orten im Land, die sollen keine Kopie des Tempels sein, kein Ersatz für den Tempel, sondern nur Mittel zum Zweck. Und darum hat man darauf geachtet, dass man in der Synagoge immer ohne Instrumente singt. Das soll also nicht diese Pracht haben wie im Tempel zu Jerusalem. So war das ganz normal, Gesang ohne instrumentale Begleitung. Es gab verschiedene Arten, wie man sang. Lateinisch Lectio bezeichnet das rezitative Bibellesen. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Das ist Lectio. Und merken wir, das Wort steht im Zentrum. Also diese Melodien helfen nur, einfach das Wort noch zu unterstreichen. Zum Beispiel merkt man, der Unterschied zwischen Himmel und Erde wird auch melodisch ausgedrückt, indem der Himmel so über der Erde steht. Bereshit, also Himmel heißt Shamayim. Und Erde heißt Aretz. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Ja, oben der Himmel, unten die Erde. So soll also der Gesang das Wort in den Mittelpunkt stellen. Alles war sehr bewusst schlicht gehalten. In Lukas 4, Vers 14 liest man darüber, wie der Herr Jesus auch regelmäßig nach seiner Gewohnheit am Schabbat in die Synagoge ging. Und dort lesen wir sogar, wie der Herr als 30-Jähriger in der Synagoge aufgestanden ist. Man hat ihm die Buchrolle von Jesaja gegeben und dann hat er die Prophetenstelle gelesen aus Jesaja 61. Und als er das so aus der hebräischen Bibelrolle gelesen hat, hat er es natürlich nicht nur einfach so gelesen, sondern er hat das kantiliert. Denn das war das ganz Normale. Man kannte weiter in der Synagoge schon im Altertum die Psalmodie, also der Psalmengesang, und die Hymnodie, Liedergesang zur Ehre, zum Lob Gottes. Hier Beispiele von antiken Synagogen. Das ist die Synagoge von Gamla, 1. Jahrhundert nach Christus. Das hier ist die Synagoge von Kapernaum. Die Fundamente, da aus schwarzem Basalt, die stammen aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Das ist die authentische Synagoge, wo Jesus Christus gepredigt hat. Und darüber eine spätere Synagoge aus Kalkstein aus dem 4. Jahrhundert. Ja, also man beachte diese Basaltfundamente, denn das sind die Synagogen das ist die Synagoge von Kapernaum, die im Neuen Testament wiederholt erwähnt wird. Nun zeige ich noch ein bisschen andere Beispiele, wie man den Bibeltext eben kantiliert in der Synagoge. Zum Beispiel in Jemen, dort hat man das ursprüngliche Singen am meisten bewahrt. Und so gibt es uns eine sehr schöne Vorstellung, wie das etwa geklungen hat. So. Hier zum Beispiel Psalm 81, Vers 2. Jubelt dem Gott unsere Stärke, jauchzet dem Gott Jakobs. Haninu lelohimu senu, ari u lelohe Jakob. Oder ein weiteres Beispiel. Der jemenitische Chazan-Vorsänger kantiliert Josua 1, Vers 2 so. Moshe, der Text heißt, Moses, mein Knecht, ist gestorben. Und nun stehe auf, gehe über diesen Jordan hinüber, du und das ganze Volk, in das Land, das ich euch gebe, euch den Kindern Israel. Moshe avdi met ve'atakum avo et ha'yarden hazeh. Ata v'chol ha'am hazeh el ha'aretz asher anochi noten lachem livnei Yisrael. So hat das bei den Jemeniten geklungen. Und wir sehen, die ganze Musik ist atemrhythmisch und aufs Wort zentriert. Nicht so wie ein Kriegsgesang beim Goldenen Kalb. Dann wäre es so. Haninu lelohimu senu. Ja, nicht so. Haninu lelohimu senu. Und das untere Beispiel auch nicht. Moshe avdi met ve'ata. Nein, sondern atemrhythmisch entsprechend der Prosodie. Moshe avdi met. Und so weiter, ja? Nun hat man folgende Entdeckung gemacht in neuer Zeit, indem man diese Gesänge aus Jemen studiert hat, hat man in der Musikwissenschaft festgestellt, oh, da gibt es aber ganz interessante Parallelen zu der frühchristlichen Musik, zum gregorianischen Choral, von dem ich heute Nachmittag noch mehr erklären werde. Zum Beispiel hier ein gregorianischer Gesang, das ist Psalm 45. Es wallt mein Herz von gutem Wort, ich sage, meine Zunge sei der Griffel eines Schreibers. Eruch David, cor meum verbum bonum, dico ego lingua mea calamus scribe. Und das hat man so gesungen bei den frühen Christen. Eruk David cor meum verbum bonum, dico ego lingua mea calamus scribe. Nun haben wir gemerkt, ja, das tönt ja wie der jemenitische Gesang bei Psalm 8 am Anfang. Dem Dirigenten auf Gittit, ein Psalm von David. La menatzeach al hegittit. Misemole David, Eruk David, comium verbum bonum, lamenatzeach al hegitit, misemole David. Ja, merkt man diese auffälligen Parallelen? Und so ist man zum Schluss gekommen, offensichtlich wurde die frühe christliche Musik in Europa nicht hier auf dem Kontinent erfunden, sondern die Missionare aus Israel, die brachten auch diese Gesänge der Synagoge und des Tempels nach Europa. Und so ist die christliche Musik auf unserem alten Kontinent entstanden. Also eine ganz direkte Weiterführung der alttestamentlichen Musik. Das wird heute Nachmittag sehr wichtig sein bei unserem Thema. Nun kommen wir zu neuntens, Musik in der christlichen Gemeinde, ab Pfingsten 32 nach Christus. Das Pfingstereignis fiel ja zusammen mit dem jüdischen Pfingstfest, wo alle Juden nach Jerusalem hinauf mussten. Und da wurde der Heilige Geist ausgegossen über die Jünger und sie begannen in Fremdsprachen zu sprechen. Nicht so zu lallen, sondern wirkliche Fremdsprachen, sodass die vielen Juden aus dem Ausland, sie kamen von Rom, aus der heutigen Türkei, aus Nordafrika, aus dem Irak, Die wurden da angesprochen in ihren Sprachen und Dialekten. Übrigens noch in Klammer, gerade Anfang dieses Monats ist mein neues Büchlein erschienen, Sprachenreden oder Zungenreden. Also das passt genau zu diesem Thema. Ist auf dem Büchertisch zu haben. Ja gut, also dieses Ereignis war das Pfingstereignis und markiert damit den Beginn der christlichen Gemeinde in Jerusalem. Der Synagogengesang, der Tempelgesang wird zum christlichen Gesang. Die frühen Christen haben nur einstimmig gesungen, wie man das im Tempel gemacht hat. Und übrigens unter allen anderen Völkern. Die mehrstimmige Musik gab es gar noch nicht. Aber davon mehr heute Nachmittag. Nur einstimmige Gesänge, die wurden weitergeführt bis ins Mittelalter. Und erst dann kam die Entwicklung zur Mehrstimmigkeit bis hin zum vierstimmigen Choral, der dann Grundlage wird für die gesamte weitere abendländische Kunstmusik. Diese Entwicklung aus der jüdischen Musik heraus zur frühchristlichen führt eben zum mehrstimmigen Gesang. Und zwar, wie ich das heute Nachmittag ausführlicher zeigen werde, war diese Entwicklung ganz klar aus dem Glauben heraus motiviert, um das Lob Gottes zu erhöhen. Und diese Entwicklung ist einzigartig in der ganzen Musikgeschichte. In keiner anderen Kultur hat sich der vierstimmige Gesang so entwickelt. Findet man also nicht im Hinduismus, nicht im Buddhismus, nicht im Islam, nicht bei den Indianern und so weiter. Nur hier auf dem Kontinent im Rahmen des Christentums und das aus dem Judentum heraus. Das Neue Testament spricht an verschiedenen Stellen über die Musik der ersten Christen. Epheser 5, Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geiste erfüllt, redend zueinander in Psalmen, griechisch Psalmos, und Lobliedern, griechisch Hymnos, und geistlichen Liedern, griechisch Ode Pneumatike, singend, Ado, und spielend, Psallo, dem Herrn in eurem Herzen. Danksagend, alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Hier finden wir also, genau wie im Judentum, in den antiken Synagogen, den Psalmengesang. Dann den Hymnengesang, das sind Lieder, die nicht unbedingt Bibeltexte sein müssten, können aber zum Lob Gottes. Und dann drittens haben wir hier geistliche Lieder, das heißt Lieder mit einer geistlichen Botschaft. Die müssen nicht unbedingt an Gott gerichtet sein, im Gebet, sondern es kann auch eine Ermutigung sein für meinen Bruder, für meine Schwester im Glauben. Und dann haben wir zwei Tätigkeiten, singen, Ado, und spielen, Psallo. Das wird uns auch heute Nachmittag noch weiter beschäftigen, dieses Psallo. Denn das Wort bedeutet ursprünglich Saitenzupfen. Und dann singen mit Saitenspielbegleitung. Und später konnte es sogar einfach singen bedeuten. Aber hier haben wir beides, singend und spielend. Und darum kann Psallo hier nicht singen bedeuten, sondern es bedeutet singen mit Saitenspiel begleitet. Wir kommen zum letzten Punkt, 10. Musik im Himmel. Der Apostel Johannes wird in Offenbarung 4, Vers 1 von Patmos aus in den Himmel entrückt. Und er sieht dort im Himmel, Offenbarung 4 und 5, sieht er die Erlösten, dargestellt als 24 Älteste, mit Priesterkleidern und goldenen Kronen. Nun, er wusste genau, was das war. Die 24 Ältesten mit Priesterkleidern, das waren die 24 Häupter der 24 Priesterklassen in Jerusalem. Denn die ganze Priesterschaft im zweiten Tempel war ja eingeteilt bis zum Jahr 70 in 24 Klassen, die immer eine Woche Dienst hatten im Tempel. Und dann kam die nächste Klasse. An der Spitze jeder Klasse gab es einen Ältesten. Nur bei den großen Festen, Passa, Pfingsten und Laubhütten, waren alle 24 Priesterklassen anwesend, weil es so viel Arbeit gab mit all den Juden aus dem ganzen Land und sogar aus dem Ausland. Nun, das war alles bis zum Jahr 70. Und jetzt da im Jahr 95 sieht Johannes 24 Älteste im Himmel. Und er weiß sofort, was das sind. Das sind die erlösten Menschen, die nach Offenbarung 1, Vers 5 ein Priestertum sind und Könige. Priester und Könige, so nennt er die Gemeinde. Also, er sieht 24 Älteste, ihm ist klar, das ganze Volk Gottes ist versammelt oben im Himmel. Er sieht also die Zukunft ab der Entrückung. Er wird in Offenbarung 4, Vers 1 entrückt. Und dann sieht er die ganze Gemeinde, alle Erlösten seit Pfingsten bis zur Entrückung im Himmel beieinander. Und sie loben Gott. Und da lese ich Offenbarung 5, Vers 8. Und als es, das Lamm Gottes, Jesus Christus, das Buch der Gerichte, nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamme. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Rauchwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation und hast uns, unserem Gott, zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Ja, im Mehrheitstext heißt es nämlich so, hast uns, unserem Gott, zu Königen und Priestern gemacht. Das heißt also, die 24 Ältesten, das sind diese Erlösten. Musik im Himmel. Sie sprechen davon, von der Erlösung durch das Blut von Jesus Christus am Kreuz. Und damit drücken sie aus, das Lamm Gottes hat unsere ganze Schuld, die wir in unserem Leben aufgehäuft haben, gesühnt, vergeben. Und nun sind wir in einem solchen Zustand vor Gott, wie es war, als es noch gar keine Sünde gab. Ja, wir haben begonnen mit Musik im Himmel, vor 1. Mose 1, Vers 1. Und jetzt enden wir wieder mit Musik im Himmel. Aber in der Zwischenzeit ist einiges gegangen hier auf der Erde. Aber die Wende ist gekommen durch das Blut des Lammes. Genauso wie bei den Israeliten die Wende aus Ägypten kam durch das Blut des Passahlammes, 2. Mose 12. Und dann kam das neue Lied. Nach dem Durchzug durchs Rote Meer. Und so, hier die Erlösten im Himmel, singen mit Instrumentenbegleitung. Und natürlich im himmlischen Tempel. Denn Offenbarung 4 und 5 spielt alles ab bei dem Thron Gottes im Allerheiligsten. Ja, da sind wir am Ende des ersten Teils angekommen und wir werden von hier aus mit ein bisschen Repetition für die, die heute Nachmittag neu zu uns stoßen, weiterfahren und wir gehen im Schnellgang durch 2000 Jahre Musikgeschichte bis heute. Ja, bitte? Interessant, was du jetzt innerhalb zweier Jahre zweimal das Thema Musik gehört. Ist das derart bedeutend? Sie sind da besondere Entwicklungen in der Gemeinde? Das kommt was. Also ich habe ja das Thema Rockmusik hier behandelt. Und das werde ich heute eben nicht behandeln. Und es war mir wichtig, eben zu zeigen, rein von der Bibel aus gesehen, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat, ohne dass ich so viel Zeit verwenden muss, jetzt gerade für aktuelle Entwicklungen. Einfach, was sagt die Bibel zu diesem Thema? Und dann ist es mir wichtig, heute Nachmittag eben zu zeigen, die ganze Entwicklung in Europa durch das Christentum und wie die Entwicklung weiterging durch die Entchristianisierung in Europa. Weil das hilft uns, das, was wir heute Morgen jetzt erarbeitet haben, auf das Konkrete zu übertragen. Und es wird uns helfen, einige Dinge besser einordnen zu können. Und natürlich ist es so, dass heute das Thema Musik in vielen Gemeinden Thema Nummer 1 oder Nummer 2 ist. Und wir stellen auch fest, dass in vielen Gemeinden der Glaube und Glaubensauffassungen grundsätzlich ändern. Und damit gleichzeitig auch die Musik grundsätzlich ändert, nämlich von einer Musik, die atemrhythmisch war, zu einer motorischen Musik. Und in dem Sinn ist das Thema schon sehr wichtig, weil sogar viele Gemeindespaltungen in den vergangenen Jahren wegen diesem Thema stattgefunden haben. Und da ist es doch schon wichtig, dass man sich fragt, was sagt die Bibel überhaupt zu diesem Thema? Weitere Frage, wir haben noch... Warum nach Jahr 70 wird nicht mehr gesungen mit Begleitinstrumenten in Synagogen? Also in der Synagoge, ab dem Jahr 70, da wurde der Tempel zerstört. Und weil die levitische instrumentale Musik nur für den Tempel bestimmt war, hat man damit diese Musik auch aufgegeben. Wie das war, als man nach Babylon kam. Aber die Synagogenmusik war ja davon unabhängig. Und so hat man die Synagogentradition hat man in der Zerstreuung unter allen fünf Kontinenten weiter gepflegt, aber nicht mehr die Tempelmusik. Und so ist diese Tradition dann eben in der Folge untergegangen, bis man sie eben heute wieder neu entdecken konnte. Noch eine Frage? Gerade für eine reicht es noch. Also dann wurde in den Synagogen, habe ich vorher gedacht, nie mit Musik begleitet, oder? Also in der Synagoge wurde nie mit Instrumenten begleitet, aber man hat sehr viel gesungen. Und sogar eigentlich noch mehr als bei uns, denn wenn wir in den Gemeinden die Bibel vorlesen, dann lesen wir sie einfach vor. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dort wird sogar der vorgelesene Bibeltext immer kantiliert. Ja, bitte? Also die Frage, wie ist es zu verstehen, die Musik wurde missbraucht in 1. Mose 4 bei den Kainiten und wie ist das quasi in unserer heutigen Situation? Nun, wenn Musik dazu dient, unsere innere Leere ohne Gemeinschaft mit Gott auszufüllen, dann erfüllt sie die gleiche Funktion wie bei den Kainiten. Das ist negativ. Und das ist etwas, das heute ganz besonders aktuell ist. Denn in früheren Zeiten, als noch nicht einmal Schallplatten hatte, da war Musik hören immer ein ganz besonderes Ereignis. Und darum hat das die Leute auch viel mehr bewegt als heute. Aber dieser gewaltige Musikkonsum, der heute möglich ist, sogar beim Schlafen, es gibt ja Leute, die hören Musik beim Schlafen, nachts, oder beim Einschlafen, oder mehrere Stunden pro Tag mit Walkman und so weiter, und sogar noch moderneren Dingen als Walkman, da mehreren Gigabytes und so, da dient die Musik effektiv bei Millionen von Menschen zur Ausfüllung der Leere, die sie eigentlich haben, ohne Gemeinschaft mit Gott. Also hochaktuell. Und dadurch entstand aber auch eine gewaltige Abstumpfung gegenüber Musik. Man muss sich vorstellen, zur Zeit von Beethoven gab es einen Skandal bei einem Konzert, weil er ein Stück begonnen hat, ein Orchesterwerk, mit einem Quartsextakkord. Ja, was ist daran skandalös? Das hört bei uns keiner mehr. Das ist ein Akkord, der eine Auflösung braucht, obwohl er keine Dissonanz hat. Ja? Und wie kann man ein Musikstück anfangen mit einem Akkord, der aufgelöst werden muss? Das haben die Leute gehört. Das Volk hat rebelliert, das geht doch nicht. Aber bei uns hört das gar niemand. Und das zeigt eben, wie die ganze Sensibilität verloren gegangen ist. Gut, jetzt ist Zeit für Mittagessen.